Meine Lieben, heute möchte ich mit euch über etwas sprechen, das oft unbemerkt bleibt, aber die Kraft hat, aufzubauen oder zu zerstören. Die Worte, die aus unserem Mund kommen. In Sprüche 10,19 lesen wir: Wo viele Worte sind, da geht's. Ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Dieser Vers warnt uns vor der Gefahr des Vielredens. Denn in der Menge der Worte ist die Sünde nicht fern. Die Zunge ist ein kleines Glied, kann aber großen Schaden anrichten, wenn sie nicht kontrolliert wird. Wie oft lassen wir in Momenten der Wut oder Ungeduld harte Worte heraus, die diejenigen verletzen, die wir lieben? Jakobus 1,19 rät uns: Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Mehr zuhören und weniger reden ist eine Übung in Weisheit und Liebe. Worte haben Macht. In Sprüche 18,21 steht: Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Unsere Worte können Leben und Hoffnung bringen oder Schmerz und Zerstörung verursachen. Wir sollten weise wählen, was wir sagen, und immer danach streben, aufzubauen und zu ermutigen. Jesus lehrte uns: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Matthäus 12,35. Wenn unser Herz voller Liebe, Mitgefühl und Glauben ist, werden auch unsere Worte das widerspiegeln. Ist es jedoch voller Bitterkeit, Neid oder Stolz, werden auch diese Gefühle in unseren Worten zum Vorschein kommen. Deshalb ist es entscheidend, unser Herz zu pflegen, es mit Gottes Wort und Gebet zu nähren. In Epheser 4,29 ermahnt uns Paulus: Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eines, das gut ist zur Erbauung. Wir sollen unsere Worte dazu nutzen, aufzubauen, nicht zu zerstören, zu heilen, nicht zu verletzen. Unsere Gespräche sollen voller Gnade und Wahrheit sein. Die Kontrolle über die Zunge ist ein Zeichen geistlicher Reife. Jakobus 3,2 sagt: Wer sich im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Die Zunge zu zähmen ist eine Herausforderung, aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes ist es möglich. Wir sollten täglich nach dieser Disziplin streben. In Momenten der Versuchung, zu viel zu reden oder Unpassendes zu sagen, erinnern wir uns an Psalm 141,3. Herr, stelle eine Wache vor meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Bitten. Wir Gott uns zu helfen, unsere Rede zu kontrollieren, damit unsere Worte ihm immer wohlgefallen. Die Weisheit lehrt uns auch die Bedeutung des Schweigens. In Sprüche 17,28 heißt es: Auch ein Narr gilt als weise, wenn er schweigt, und als verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Zu wissen, wann man reden und wann man schweigen soll, ist eine Tugend, die wir pflegen sollten. Unsere Worte haben ewige Auswirkungen. Jesus warnte uns in Matthäus 12,36: Ich aber sage euch, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden, werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir sagen, im Wissen, dass wir Gott Rechenschaft ablegen werden. Wenn wir über die Macht der Worte nachdenken, erinnern wir uns daran, dass sie Werkzeuge des Segens oder des Fluches sein können. Wählen wir, ein Kanal des Segens zu sein, und gebrauchen wir unsere Sprache, um Gott zu verherrlichen und unseren Nächsten zu erbauen. Mögen unsere Worte wie Honig sein, süß und heilend. Wenn wir an die Worte denken, die wir zu Hause verwenden, wird uns bewusst, wie sehr sie die Atmosphäre unseres Heims prägen. Es gibt Familien, die in ständiger Anspannung leben, nicht weil es an Brot auf dem Tisch fehlt, sondern weil es an Sanftmut in der Sprache mangelt. Oft kann ein einziger unachtsam gesprochener Satz mehr verletzen als ein körperlicher Schlag. Und das Herz des Zuhörers beginnt, sich zu verschließen, wird hart. Aber wenn wir mit Liebe, mit Respekt, mit Geduld sprechen, öffnet sich das Herz wie eine Blume in der Morgensonne. Das rechte Wort zur rechten Zeit hat die Kraft, Familien zu heilen, alte Wunden zu schließen und die Liebe neu zu entfachen, wo alles kalt schien. Ich erinnere mich an die vielen Mütter, die still weinen wegen Worten, die ihre Kinder im Zorn gesagt haben, und an die vielen Kinder, die mit tiefen Narben aufgewachsen sind, weil sie zu harte, ungerechte Kritik gehört haben, ausgerechnet von denen, die sie beschützen sollten. Aber ich möchte dir sagen, es gibt Hoffnung, es gibt Vergebung, es gibt einen Neuanfang. Wenn wir unser Herz vor Gott öffnen und um Weisheit beim Reden bitten, verändert er unsere Art der Kommunikation. Und mit der Zeit kann ein von Streit geprägtes Zuhause zu einem Zufluchtsort des Friedens werden. Die Schrift zeigt uns in Kolosser 4,6, eure Rede sei allezeit freundlich mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem antworten sollt. Das bedeutet, dass wir nachdenken sollten, bevor wir sprechen, abwägen, Worte wählen, die erheben, die lehren, die trösten. Wenn wir so handeln, bauen wir Brücken statt Mauern. Und die Menschen um uns herum fühlen sich sicher, geschätzt, verstanden. Es liegt etwas Außergewöhnliches darin, mit Respekt gehört und mit Zärtlichkeit geantwortet zu werden. Viele denken, mit Sanftmut zu sprechen, sei ein Zeichen von Schwäche. Doch wahre Stärke liegt in der Selbstbeherrschung. In Sprüche 15,1 lesen wir, eine sanfte Antwort wendet den Zorn ab, aber ein hartes Wort reizt zum Zorn. Welch ein Schatz! Wenn wir mit Freundlichkeit reagieren, entschärfen wir den Konflikt. Und in dieser ruhigen Atmosphäre geschehen Wunder. Zerbrochene Beziehungen werden geheilt, alte Wunden lösen sich auf, die Liebe blüht erneut auf. Es lässt sich nicht leugnen, wie sehr Worte der Bestätigung das Herz erwärmen. Wer hat sich nicht schon einmal erneuert gefühlt, nachdem er gehört hat, du bist wichtig, ich bin für dich da, ich glaube an dich. Diese einfachen Sätze sind wie Wasser in der Wüste. Sie beruhigen die müde Seele, wecken Hoffnung in dem, der fast aufgegeben hat. Ein gesegnetes Wort kann die Richtung eines Tages verändern und manchmal sogar eines ganzen Lebens. Deshalb spare nicht mit Zuneigung. Sag deinem Ehemann, deiner Ehefrau, deinen Kindern, deinen Eltern, ich liebe dich. Ich bin dankbar für dich. Du machst einen Unterschied in meinem Leben. Warte nicht auf den perfekten Moment, denn der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Und je mehr du Worte der Liebe säst, desto mehr wirst du gesunde, starke, sinnvolle Beziehungen ernten. Im menschlichen Kontakt, im Blickkontakt, in der kleinen Geste der Aufmerksamkeit bekommen Worte Besonderes. Gewicht. Wenn wir jemandem in die Augen schauen und ehrlich sagen, du bist wertvoll, dann bewahrt diese Person das in ihrem Herzen wie einen Schatz. So entsteht Vertrauen. So entsteht das Fundament für echte, tiefe, dauerhafte Beziehungen. Viele Wunden, die wir heute mit uns tragen, wurden durch Worte verursacht, die wir in der Vergangenheit gehört haben. Aber genauso wie Worte verletzen, können sie auch heilen. Wenn wir uns entscheiden, mit Weisheit und Mitgefühl zu sprechen, werden wir zu Werkzeugen der Heilung. Unterschätze nie, was du sagst. Jemand wartet vielleicht schon seit Jahren darauf, genau das zu hören, was du geben kannst. Wahre Gemeinschaft ist nur möglich, wenn Ehrlichkeit mit Zärtlichkeit einhergeht. Die Wahrheit zu sagen ist wichtig, ja, aber es kommt darauf an, wie wir sie sagen. Epheser 4,15 lehrt uns, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Das ist der Schlüssel, denn Wahrheit ohne Liebe verletzt, aber Wahrheit mit Liebe befreit. Und wie schön ist es, die Veränderung zu sehen, die geschieht, wenn sich jemand gehört, angenommen und respektiert fühlt. Gott interessiert sich für das, was wir sagen. Er hört jedes Wort. Und er möchte, dass wir auch durch unsere Sprache ein Spiegel seiner Liebe sind. Nicht um Eindruck zu machen, sondern um uns, um die Menschen um uns herum zu kümmern. Wenn du mit Mitgefühl und Freundlichkeit sprichst, erfüllst du das Gebot, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und es gibt nichts Mächtigeres als das. Meine Lieben, es gibt Momente, da ist das größte Schlachtfeld in unserem eigenen Kopf. Du wachst morgens auf und noch bevor du das Bett verlässt, hörst du diese innere Stimme sagen, dass du es nicht kannst, dass du nicht gut genug bist, dass du wieder scheitern wirst. Diese leisen, immer wiederholten Worte in uns formen, wie wir uns selbst sehen, wie wir auf Herausforderungen reagieren und wie wir durchs Leben gehen. Wenn sie nicht angesprochen werden, fesseln sie uns. Aber genau da entfaltet sich die Kraft der Erneuerung durch Gottes Wort. In Römer 12,2 werden wir aufgefordert, uns nicht dieser Welt gleichzustellen, sondern uns durch die Erneuerung unseres Denkens verwandeln zu lassen. Das bedeutet, die Lügen, die wir uns selbst erzählen, durch die ewigen Wahrheiten zu ersetzen, die Gott über uns sagt. Wenn du in den Spiegel schaust und dich daran erinnerst, dass du geliebt, vergeben, auserwählt bist, dann bringst du deine Identität in Einklang mit Gottes Willen. Und das verändert alles. Wie oft verpassen wir das, was Gott für uns vorbereitet hat, nur wegen der negativen Worte, die wir zu uns selbst sagen? Wenn wir wiederholen, ich schaffe das nicht, das ist nichts für mich, setzen wir Grenzen, wo Gott keine gesetzt hat. In Philipper 4,13 steht, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Es geht nicht um Arroganz, sondern um Vertrauen. Vertrauen in den Gott, der uns über unsere Schwächen hinaus befähigt. Mit Glauben zu sprechen ist mehr als Verheißungen. Auszusprechen, es ist ein Akt des Mutes. Es bedeutet, der Realität ins Auge zu sehen, die Schwierigkeiten zu erkennen und dennoch zu sagen, es wird alles gut, denn der Herr ist mit mir. Das bedeutet nicht, das Leid zu leugnen, sondern sich zu entscheiden, nicht von ihm beherrscht zu werden. Und wenn du beginnst, so zu reden, geschieht etwas in deinem Herzen. Die Hoffnung wird neu entfacht. Die Kraft wird erneuert. Die Seele atmet tief durch und richtet sich auf. Die Art, wie du mit dir selbst umgehst, bestimmt, wie frei du leben wirst. Wenn deine Worte an dich selbst zu hart, zu unbarmherzig sind, wirst du in ständiger Schuld leben. Aber wenn sie voller Barmherzigkeit sind, so wie Christus sie sprechen würde, dann findet dein inneres Frieden. David sprach in Psalm 42,5 mit sich selbst. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Das ist ein Glaube, der mit dem eigenen Herzen spricht. Es ist nicht falsch, schwere Tage zu haben. Es ist kein Zeichen von Schwäche, müde oder entmutigt zu sein. Der Fehler liegt darin, in diesen Gefühlen gefangen zu bleiben, wegen der negativen Worte, die wir unbewusst pflegen. Gott hat uns nicht zur Entmutigung berufen, sondern zur Überwindung. Er will in uns einen gefestigten Geist erneuern, einen gestärkten Geist und Worte, die Leben bringen, selbst an grauen Tagen. Du bist nicht das, was Menschen in der Vergangenheit über dich gesagt haben, auch nicht das, was die Angst dir einflüstern. Will. Du bist das, was Gott über dich sagt. Und er nennt dich Kind, Geliebter, Erbe seiner Verheißungen. Wenn du das verinnerlichst und anfängst, diese Wahrheiten auszusprechen, verändert sich deine Haltung, du hebst den Blick und beginnst, mit mehr Leichtigkeit und Ziel zu leben. Das Geheimnis liegt darin, Worte der Ermutigung in die eigene Seele zu säen. Warte nicht darauf, dass jemand anderes das für dich tut. Fang jetzt an. Wenn der Gedanke ans Aufgeben kommt, antworte im Glauben, ich werde nicht aufhören, denn der Herr trägt mich. Wenn Angst aufkommt, sag, auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, fürchte ich kein Unglück. Diese Aussagen nähren den Geist und bringen einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und all das geschieht nicht mit lautem Getöse. Oft ist es im stillen Gebet, in der Ruhe der Nacht oder im geflüsterten Gespräch mit Gott, dass die kraftvollsten Worte gesagt werden. Worte, die nicht nur einen Tag verändern, sondern ein Leben verwandeln. Worte, die Würde wiederherstellen, Hoffnung zurückgeben und Freude zum Blühen bringen, wo zuvor nur Schmerz, War. Wenn das Leid an unsere Tür klopft, kündigt es sich nicht an. Es kommt, manchmal schleichend, manchmal wie ein Sturm. Und in diesen Momenten, in denen alles zusammenzubrechen scheint, reagiert oft als erstes der Mund. Es ist nicht ungewöhnlich, Sätze zu hören wie, Gott hat mich vergessen, bei mir klappt gar nichts, ich kann nicht mehr. Worte, die aus Schmerz, Erschöpfung und Angst entspringen. Doch gerade in solchen Momenten müssen wir wachsam sein, was wir sagen. Denn das, was in Zeiten der Prüfung über unsere Lippen kommt, kann die Richtung unseres Geistes bestimmen. Im Buch Hiob sehen wir einen Mann, der unvorstellbare Verluste erlitt. Doch mitten im Schmerz sagte er, der Herr hat gegeben, der Herr, hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Hiob 1,21. Hiob tat nicht so, als ob es nicht wehtäte. Er klagte, weinte, stellte Fragen, aber er verfluchte Gott nicht. Und das zeigt den Wert eines Herzens, das selbst in Trümmern noch wählt, zu vertrauen. Unsere Lippen können Werkzeuge der Hingabe oder der Rebellion sein. Sie können um Hilfe rufen oder sich in Klagen verlieren. In 4. Mose 14 murrte das Volk Israel in der Wüste gegen Gott und sagte, es wäre besser gewesen, in Ägypten zu sterben. Die Folge war, dass sie jahrelang umherirrten. Murren ist wie Gift für die eigene Hoffnung. Dankbarkeit hingegen, selbst unter Tränen, ist ein Samenkorn für Wunder. Oft haben wir keine Kontrolle über das, was uns geschieht. Aber wir haben Kontrolle darüber, wie wir darauf reagieren, und diese Wahl ist heilig. Wenn wir sagen, ich glaube, obwohl wir den Weg nicht sehen, berühren wir Gottes Herz. Wenn wir sagen, trotz allem will ich dich preisen, auch ohne Antworten, bewegt sich etwas im Unsichtbaren. Und nach kehrt die Kraft zurück, der Glaube wird stärker, die Seele findet Trost. David ergoss sich in vielen Psalmen vor Gott. Er sagte, ich bin verzweifelt, meine Tränen sind mein tägliches Brot, aber auch, ich vertraue auf dich, deine Liebe ist besser als das Leben. Er zeigt uns, dass es nicht falsch ist, Schmerz auszudrücken, aber dass dieser Schmerz uns näher zu Gott führen muss, nicht weiter weg. Der Schmerz, der uns zum Vater bringt, wird zur Kraft. Der, der uns von ihm trennt, wird zur Verzweiflung. In der Verzweiflung ist es oft leicht, Worte auszusprechen, die wir in ruhigen Momenten nie sagen würden. Aber wenn wir unsere Zunge bewahren, selbst mitten in der Not, schaffen wir Raum dafür, dass Gott für uns spricht. In 2. Mose 14, 14 sagte Mose zum Volk, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein. Es liegt Kraft darin, die Angst zum Schweigen zu bringen, um Gottes Stimme zu hören. Es gibt Menschen, die im Schmerz schweigen. Nicht aus Mangel an Glauben, sondern weil sie erkannt haben, dass auch Stille ein Gebet ist. Dass es manchmal besser ist, nichts zu sagen, als Worte zu sprechen, die verletzen, verdrehen oder von der Wahrheit ablenken. Und in diesen heiligen Momenten der Stille wirkt der Heilige Geist, tröstet, spricht, auf tiefe und unvergessliche Weise. Wir müssen lernen, Glauben zu sprechen, selbst wenn die Seele müde ist. Glaube ignoriert den Schmerz nicht, aber er weigert sich, sich von ihm beherrschen zu lassen. Wenn wir sagen, es wird vorübergehen, Gott ist mit mir, nichts kann mich von seiner Liebe trennen, dann bringen wir Licht in die Dunkelheit. Und wo Licht ist, kann die Finsternis nicht bleiben. Das richtige Wort zur richtigen Zeit kann eine ganze Nacht in einen Morgen der Hoffnung verwandeln. Wenn du gerade eine schwere Zeit durchmachst, lass nicht zu, dass der Schmerz deinen Wortschatz bestimmt. Nutze deinen Mund als Werkzeug des Vertrauens. Klage ja, flehe ja, aber gib in deinen Worten nicht dem Mutlosen nach. Auch wenn die Tränen fließen, erkläre, ich weiß, wem ich glaube. Diese Festigkeit in der Sprache verändert die Atmosphäre um dich herum. Und der Himmel bewegt sich im Klang des Glaubens. Die Art und Weise, wie wir uns in den kleinen Alltagsgesprächen ausdrücken, verrät oft mehr über uns, als wir denken. Es ist nicht nur das, was wir auf der Kanzel oder in der Kirche sagen, was unseren Glauben zeigt, sondern das, was wir morgens dem Bäcker sagen, dem müden Kollegen, dem Nachbarn, den wir kaum kennen. Jedes Wort hat die Kraft, Hoffnung zu sehen oder die Last, die jemand trägt, noch zu erschweren. Und oft merken wir gar nicht, wie sehr ein einfacher Satz wirken kann. Jesus lehrte uns, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Und Salz erkennt man am Geschmack, an der Wirkung. In Lukas 6,45 sagte er, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das bedeutet, dass unsere Worte widerspiegeln, was wir in uns tragen. Wenn Mitgefühl in uns ist, wird es in unerwarteten Momenten sichtbar. Wenn Zorn in uns wohnt, wird er hervortreten, wenn wir herausgefordert werden. Was wir außerhalb der aufmerksamen Blicke der Kirche sagen, ist ebenfalls Teil unseres Zeugnisses. Es ist nicht selten, dass Menschen nicht durch große Tragödien verletzt wurden, sondern durch schroffe Bemerkungen, vorschnelle Urteile, lieblos geäußerte Kritik. Manchmal braucht jemand nur ein wenig Freundlichkeit, einen aufmerksamen Blick, ein ermutigendes Wort. Und genau in diesem Moment könnte eine einfühlsame Aussage den Verlauf seines Tages verändern. Vielleicht sogar sein ganzes Leben. Denn wenn wir uns gesehen und respektiert fühlen, wird es warm in uns. Und das bleibt. Den anderen mit Worten aufzubauen, ist eine tägliche Übung. In Sprüche 16,24 steht: Freundliche Worte sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für den Körper. Es geht nicht darum, zu schmeicheln oder etwas vorzutäuschen. Es geht darum, unsere Stimme zu nutzen, um aufzurichten, nicht niederzureißen, um zu heilen, nicht zu verletzen, um Brücken zu bauen, nicht Mauern. Wir wissen nicht, welche Last jemand im Herzen trägt. Der Mensch, der dir heute begegnet, könnte daran denken, aufzugeben. Und ein ehrliches »Geht es dir gut?« kann eine Tür öffnen, durch die Gottes Trost zu ihm gelangt. Wir sind Kanäle und Gott möchte uns im Gewöhnlichen, im Einfachen, im Unerwarteten gebrauchen. Unbedacht gesprochene Worte bringen Zwietracht, nähren Rivalitäten, errichten Mauern. Und oft ist es schwer, das rückgängig zu machen, was durch sie ausgelöst wurde. Deshalb ist Wachsamkeit nötig. In Jakobus 1,26 lesen wir, dass wahrer Glaube sich auch darin zeigt, die Zunge im Zaum zu halten. Das bedeutet nicht immer zu schweigen, sondern zu wissen, wann man sprechen soll, wie man spricht und vor allem, mit welcher Absicht man spricht. Es gibt auch jene, die umgeben sind von leeren Worten, kalten Reden, mechanischem Lob. Aber wenn jemand mit Wahrheit und Herz spricht, merkt man das sofort. Es ist nicht der Tonfall, der beeindruckt, sondern die Aufrichtigkeit. Wenn wir mit Wahrheit und Liebe sprechen, wirkt der Geist. Er überzeugt, berührt, verändert. Schöne Worte zu sagen, wenn alles gut läuft, ist einfach. Aber der wahre Charakter zeigt sich an schwierigen Tagen, in belastenden Situationen, in hitzigen Gesprächen. Dort offenbart der Mund, was das Herz bewahrt. Und wenn wir ein Herz kultivieren, das auf Gott ausgerichtet ist, werden selbst unsere Meinungsverschiedenheiten von Sanftmut geprägt sein. Wenn wir ein Spiegelbild Christi sein wollen, müssen unsere Worte seinen Duft tragen. Wie Paulus in Kolosser 3,17 schrieb: Und alles, was ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus. Das fordert uns auf, unsere Worte zu überdenken, die Zärtlichkeit zu wählen, Empathie zu pflegen. Du kannst mit einem einzigen Satz zur Gebetserhörung im Leben eines anderen werden. Manchmal stellt Gott jemanden in deinen Weg, damit du in diesem Moment sein Mund bist. Versäume diese Gelegenheiten nicht. Möge aus deinem Mund Leben fließen, nicht Urteil. Mögen deine Gespräche fruchtbarer Boden für die Liebe sein. Der Mund dient nicht nur der Nahrungsaufnahme oder dem Austausch von Gedanken. Er hat eine geistliche Bedeutung. Die Bibel zeigt uns, dass das Bekenntnis des Glaubens ein wesentlicher Teil des christlichen Lebens ist. In Römer 10,10 steht: Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das bedeutet, dass es nicht genügt, nur innerlich zu glauben. Man muss mit Überzeugung aussprechen, woran man glaubt. Ein Glaube, der schweigt, entfaltet nicht dieselbe Kraft wie ein Glaube, der sich mit Zuversicht äußert. Wenn wir mit unseren Lippen bekennen, was Gott über uns sagt, bringen wir unseren Geist in Einklang mit der ewigen Wahrheit. Sätze wie: Ich bin ein Kind Gottes, er ist meine Zuflucht, ich bin nicht allein, sind nicht bloß gesprochene Worte. Sie sind Bekenntnisse mit Gewicht in der geistlichen Welt. Es ist, als ob wir festen Boden unter unsere Füße legen. Und selbst wenn die Umstände das Gegenteil schreien, hält uns das Bekenntnis des Glaubens aufrecht. Es liegt Kraft in Worten, die aus dem Glauben geboren sind. Sie verändern die Atmosphäre, wecken eingeschlafenen Mut, lassen die Angst zurückweichen. Wenn du mit Überzeugung erklärst, dass du auf Gottes Fürsorge vertraust, bewegt sich etwas in deinem Inneren. Eine Kraft, die nicht aus dir selbst kommt, sondern vom Geist, der in dir wohnt, beginnt zu wirken. Und auch wenn der Sturm draußen noch tobt, entsteht in deinem Herzen ein Friede, der trägt. Doch wir müssen achtsam sein. Denn oft sprechen wir mit demselben Mund, mit dem wir unseren Glauben bekennen, auch Worte des Zweifels. In einem Moment sagen wir, Gott wird versorgen. Und kurz darauf murmeln wir, ich weiß nicht, was aus mir wird. Dieser innere Widerspruch schwächt unseren Weg. In Jakobus 3,10 lesen wir, aus demselben Mund gehen Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, soll nicht so sein. Wir müssen darauf achten, was über unsere Lippen kommt. Den Glauben zu bekennen ist eine Übung, die auch an den Tagen praktiziert werden muss, an denen wir keine Lust dazu haben. Glaube basiert nicht auf Gefühlen, sondern auf dem unveränderlichen Wort Gottes. Es wird Momente geben, in denen du sagen musst, alles wirkt zu meinem Besten mit, obwohl alles verwirrend erscheint. Und in anderen wirst du bekennen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, während du Mangel erlebst. Diese Worte sind wie Samen. Und mit der Zeit gehen sie auf. Gottes Verheißungen werden realer, wenn wir sie aussprechen. Das Volk Israel musste lernen, im Glauben zu sprechen, bevor es das verheißene Land einnehmen konnte. Als die Kundschafter zurückkamen und sagten, die Feinde seien zu stark, bekam das Volk Angst und verlor den Segen. Nur Josua und Kaleb sagten, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Der Unterschied lag nicht in dem, was sie sahen, sondern in dem, was sie bekannten. Die Art, wie wir über unsere Zukunft sprechen, prägt auch, wie wir ihr begegnen. Wenn wir ständig sagen, dass wir es nicht schaffen, dass nichts klappt, dass das Beste schon vorbei ist, beginnen wir, unser Leben danach auszurichten. Aber wenn wir Hoffnung aussprechen, wenn wir sagen, das Beste kommt noch, Gott wirkt, auch wenn ich es nicht sehe, dann verändert sich unsere Haltung. Der Mut kehrt zurück. Die Reise geht weiter, mit Sinn. Es ist wichtig, unseren Lippen beizubringen, Heilung zu bekennen, auch in Zeiten der Krankheit. Frieden, mitten. Im Chaos, Sieg angesichts des Kampfes. Denn wir sprechen nicht aus, was wir sehen, sondern was wir glauben. Und wir glauben an einen Gott, der treu ist, der hält, was er verspricht, der seine Kinder nicht verlässt. Du kannst heute beginnen, vor dem Spiegel, vor der Schwierigkeit, vor dem Mutverlust. Öffne deinen Mund und sage, ich werde vom Herrn. Gestärkt. Sag, mein Haus wird ein Ort des Friedens sein. Sag, ich werde die Güte des Herrn sehen im Land der Lebenden. Diese Worte sind nicht leer. Sie tragen Leben. Sie sind wie leuchtende Lampen in der Dunkelheit. Wenn wir unsere Worte einsetzen, um für jemanden zu beten, tun wir mehr als nur sprechen. Wir legen unser Herz vor Gott nieder im Namen eines anderen. Für Bitte ist ein Akt tiefer Liebe. Es ist die Entscheidung, sich in die Bresche zu stellen, wie es in Hesekiel 22,30 heißt. Ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten würde. Das Fürbittgebet hat ihm die Kraft, Schicksale zu verändern, Familien zu schützen, Wunden zu heilen, die wir nicht einmal kennen. Viele denken, Fürbitte sei nur das Aufzählen von Namen im Gebet, aber sie geht weit darüber hinaus. Fürbitte bedeutet, den Schmerz des anderen zu empfinden, so zu rufen, als ginge es um einen selbst, zu bitten mit dem Wunsch, das Wunder im Leben des Bruders geschehen zu sehen. Wenn wir sagen, Herr, besuche dieses Haus, bring Versöhnung in diese Ehe, beruhige das Herz dieses Jugendlichen, dann bewegen wir den Himmel zugunsten dessen, der vielleicht keine Kraft mehr hat, selbst zu beten. Es gibt Menschen, die umgeben sind von kalten Worten, distanzierten Blicken, ständigen Urteilen. Doch wenn jemand für sie betet, selbst ohne ihr Wissen, ist es, als beginne ein Licht in diesem dunklen Tal zu leuchten. Gott hört das aufrichtige Fürbittengebet. Es braucht keine schönen Worte, sondern einen ehrlichen Ruf. Das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung, wie es in Jakobus 5,16 heißt. Oft werden die größten Wunder im Verborgenen geboren. Die Mutter, die täglich für ihren rebellischen Sohn betet, die Ehefrau, die für ihren ungläubigen Mann eintritt, der Freund, der für den Süchtigen in die Knie geht. Diese Worte, die zum Himmel steigen, fallen nicht zu Boden. Sie steigen auf wie Weihrauch und berühren das Herz des Vaters. Und wenn wir für andere eintreten, geschieht auch in uns selbst etwas. Wir hören auf, nur unsere eigenen Schmerzen zu sehen und beginnen, den anderen wahrzunehmen. Das macht unser Herz weich, vertieft unser Mitgefühl und stärkt die unsichtbaren Bande des Glaubens. Fürbitte ist ein Dienst. Es ist Lieben, ohne etwas zu erwarten. Es ist, denen eine Stimme zu geben, die ihre eigene oft verloren haben. Jesus betete selbst in seiner Agonie. Er betete für Petrus, dass sein Glaube nicht versage. Er betete für die, die ihn kreuzigten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das Vorbild, dem wir folgen sollen. Für die zu beten, die uns lieben, aber auch für die, die uns verletzen. Denn das zerbricht Ketten, löst Groll auf und verwandelt Herzen. Manchmal kann ein einfaches »Ich bete für dich« jemanden spüren lassen, dass er gesehen, gehalten, wertgeschätzt wird. Es kann das Wort sein, das eine verzweifelte Entscheidung verhindert, dass die Flamme des Glaubens neu entfacht. Unterschätze niemals die Kraft eines Gebets. Es geht dorthin, wo du nicht hingehen kannst. Es berührt Orte, die deine Hände nie erreichen würden. Und es bleibt bestehen, selbst wenn das Schweigen alles zu verschlingen scheint. Fürbitte ist ein stiller Dienst, aber voller Autorität. Jedes Mal, wenn du dich mitten in der Nacht erhebst, um für jemanden zu beten, säst du Leben. Jedes Mal, wenn du dich zurückziehst, um für ein Anliegen zu beten, das nicht dein eigenes ist, bist du ein Werkzeug Gottes. Und der Himmel freut sich über diese Hingabe. Erwarte nicht, gesehen oder anerkannt zu werden. Bete im Verborgenen, und Gott, der im Verborgenen sieht, wird dich belohnen. Er vergisst kein einziges Gebet, das aus Liebe gesprochen wurde. Und wenn du es am wenigsten erwartest, beginnt die Frucht zu wachsen. Häuser werden geheilt, Herzen berührt, Leben verwandelt. Alles, weil jemand beschlossen hat, seinen Mund nicht zum Kritisieren, sondern zum Beten zu öffnen. Die Worte, die wir als Vermächtnis hinterlassen, haben mehr Wert als jeder materielle Besitz. Was wir über unsere Kinder, unsere Enkel oder über die Menschen sagen, die an unserer Seite gehen, kann Schicksale prägen. Viele leben mit einem bedrückten Herzen wegen Sätzen, die sie in ihrer Kindheit gehört haben. Du wirst es nicht schaffen, du bist nicht gut genug, mit dir hat man nur Ärger. Aber es gibt auch jene, die sich trotz aller Widrigkeiten aufgerichtet haben, weil jemand ihnen gesagt hat: Du bist etwas Besonderes, ich glaube an dich, Gott hat einen Plan für dein Leben. Das gesprochene Segenswort hat die Macht, die Zukunft freizusetzen. Als Isaak Jakob segnete, veränderte diese Erklärung den Lauf seiner Geschichte. In 4. Mose 6, 24, 26 wies Gott Mose an, wie der Priester das Volk segnen sollte. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Dieses Segensmodell ist nicht nur ein schöner Wunsch, sondern eine Freisetzung von Gnade, Schutz und Führung über das Leben eines Menschen. Wie oft schweigen wir, wenn wir Leben sprechen? Sollten. Und sprechen, wenn wir einfach nur zuhören sollten. Wir wurden geschaffen, um zu segnen. Unser Mund wurde dazu gemacht, das auszusprechen, was Gott bereits geplant hat. Versöhnung, Wiederherstellung, Bestimmung, Liebe. Ein Wort zur rechten Zeit kann verhindern, dass eine Seele verloren geht. Es kann jemanden aufrichten, der keinen Ausweg mehr sah. Der Segen muss kein zeremonieller Akt sein. Er kann in jedem Satz stecken, den wir im Glauben sprechen. Wenn ein Vater seine Hand auf den Kopf seines Sohnes legt und sagt: Du wirst ein Mann Gottes sein, hallt das in der Ewigkeit wieder. Wenn eine Mutter laut betet: Meine Tochter wird ein Werkzeug in Gottes Hand sein, dann wird dadurch Identität besiegelt. Diese Worte schlagen Wurzeln, formen die Sichtweise und tragen durch schwere Tage. Mit Worten aufzubauen ist eine Entscheidung. In Epheser 4, 29 lehrt uns Paulus: Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern nur eines, das gut ist und erbaut. Das gilt auch für das, was wir in Momenten der Frustration, des Stresses oder der Entmutigung sagen. Genau dort zeigt sich, wer wir sind und woran wir glauben. Worte sind Samen. Und eines Tages werden wir ernten, was wir mit unserem Mund gesät haben. Sprich kein Scheitern über dein Zuhause aus. Wiederhole keine Sätze, die gefangen halten. Für diese Familie gibt es keine Hoffnung. Meine Ehe ist verloren. Meine Kinder taugen nichts. Sag stattdessen, mein Haus gehört dem Herrn. Gott wirkt in jedem Detail. Der Herr wird seine Verheißungen an uns erfüllen. Glaube muss ausgesprochen werden. Denn wenn sie ausgesprochen wird, wird sie stärker. Und wo Glaube ist, da ist ein Weg. Es liegt Kraft darin, die zu segnen, die uns umgeben. Selbst diejenigen, die uns enttäuscht haben, selbst die, die sich entfernt haben, zu sagen, ich wünsche dir, dass dir Gutes widerfährt, dass Frieden über deinem Leben herrscht, dass Gottes Gnade dich umgibt, mindert nicht den Schmerz der Vergangenheit, aber es ehrt das Herz, das sich entschieden hat, kein Gift mit sich zu tragen. Wenn wir segnen, heilen wir. Wenn wir segnen, lassen wir los. Wenn wir segnen, werden wir unserem Vater ähnlicher. Nutze deine Stimme, um eine Spur der Hoffnung zu hinterlassen, wo immer du hingehst. Mögen sich die Menschen an dich erinnern, wegen der Worte, die aufgebaut haben, wegen der Sätze, die Licht entzündet haben, wegen der Aussagen, die sie wieder zum Glauben gebracht haben. Sei jemand, der beim Sprechen Frieden, Richtung und Ermutigung vermittelt. Es gibt kein größeres Geschenk, als zu hören, dieses eine Wort von dir hat mein Leben verändert. Und wenn der Tag zu Ende geht, wollen wir uns mit leichtem Herzen schlafen legen, im Wissen, dass wir das Geschenk des Sprechens gut genutzt haben. Dass jedes Gespräch eine Gelegenheit zum Lieben war, jeder Satz eine Chance zum Aufbau. Dass unsere Worte nicht im Wind vergessen werden, sondern als göttliche Atemzüge in Erinnerung bleiben, in den Leben derer, die uns zugehört haben. Unsere Worte haben Macht. Wenn wir Worte der Ermutigung, des Glaubens und der Liebe aussprechen, säen wir Hoffnung und stärken den Glauben anderer. Umgekehrt können negative Worte, destruktive Kritik und Murren das Vertrauen untergraben, Unsicherheit hervorrufen und Menschen sogar vom Weg des Herrn abbringen. Die Bibel warnt uns vor der Kraft der Worte in Sprüche 18,21, Tod und Leben. Stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das bedeutet, dass unsere Worte reale und dauerhafte Konsequenzen haben. Sie können Werkzeuge des Segens oder des Fluchs sein, je nachdem, wie wir sie gebrauchen. Es ist wichtig, uns daran zu erinnern, dass wir als Nachfolger Christi dazu berufen sind, Licht in der Welt zu sein. Unsere Worte sollen Gottes Gnade und Liebe widerspiegeln, andere aufbauen und die Einheit im Leib Christi fördern. Epheser 4,29 weist uns an, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern nur eines, das gut ist zur Erbauung, damit es denen, die es hören, Gnade bringt. Außerdem sollten wir uns der emotionalen Wirkung unserer Worte bewusst sein. Oft kann ein ermutigendes Wort jemanden aufrichten, der am Boden liegt, während eine unüberlegte Kritik den Schmerz eines ohnehin leidenden Menschen noch vertiefen kann. Wir sollten sensibel für die Bedürfnisse anderer sein und unsere Worte nutzen, um Trost, Hoffnung und Orientierung zu schenken. Unsere Worte haben eine gewaltige Kraft. Sie können Mittel zur Heilung oder zur Zerstörung sein, zum Segen oder zum Fluch. Als Christen sollten wir unsere Worte weise einsetzen, stets mit dem Ziel, aufzubauen, zu ermutigen und Gottes Liebe in allem, was wir sagen, wiederzuspiegeln. Möge dein Mund ein Werkzeug der Heilung sein, deine Stimme ein Strom des Lebens und deine Worte ein Vermächtnis, das Generationen mit Glauben und Wahrheit durchdringt.